Good morning. Guten Morgen. Good morning, people. Guten Morgen, Leute. I hope you're all doing well and happy. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid glücklich. If you're not well, wenn es euch nicht gut geht, there's only one to blame and that's you. Ist nur einer schuld daran und das bist du. If you're not happy, und wenn du nicht glücklich bist, one to blame and that's you too. Ist nur einer schuld daran und das bist du. Because we all live the life that we ourselves have created. Denn wir alle führen das Leben, das wir selbst geschaffen haben. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. And he's already resolved everything we need. Und er hat bereits alles erledigt, was wir brauchen. Time for us to learn to live what he did. Jetzt liegt es an uns, zu lernen, in dem zu leben, was er getan hat. Alright, we're gonna wait a minute for people to come in and then we go. Okay, wir warten eine Minute, bis die Leute reinkommen und dann fangen wir an. Good morning, Elisa. Guten Morgen, Elisa. Good morning, sweetheart. Guten Morgen, Liebling. Good morning, everybody. Guten Morgen, ihr alle. Hope you're doing good on this beautiful Monday morning. Ich hoffe, es geht euch allen gut an diesem wunderschönen Montagmorgen. The whole month of July now we're gonna not have any more lives. Den ganzen Juli lang werden wir keine weiteren Lives mehr haben. We will on Wednesday with Daniel. Am Mittwoch gibt es noch mal eins mit Daniel. But then Daniel, no more, and even in August we're not sure how many we can do. Aber dann gibt es keins mehr. Und auch im August sind wir nicht sicher, wie viele wir machen können. Because we have to go to Europe for a month. Denn wir müssen für einen Monat lang nach Europa gehen. Let's see what question do we have. Schauen wir, welche Fragen wir haben. Oh, die ist deutsch. Well, that's a good question. Darf man, it's in German, so we're going to do it in three languages. I'm going to German, Debbie will to English, and then Elisa will to Portuguese. Oh, die ist deutsch. Ja, das ist eine gute Frage. Wir stellen sie auf drei Sprachen. Ich mache Deutsch, dann macht Debbie Englisch und Elisa macht Portugiesisch. Everybody speaks in his own language. Jeder spricht in seiner eigenen Sprache. Darf man Dinge und so weiter beurteilen und wann ist es urteilen oder verurteilen? Ja, yeah. Can you judge things? Ja. When is it judging or when is it? I don't know. In English, we don't have these words. It's two words for judging. I don't know, right? Okay. So, can I judge things and when do I actually judge people, condemn people? When is it condemning and when is it judging? Okay. Eu posso julgar as pessoas e quando eu estou julgando e quando eu estou condenando. Look, the Bible is very clear about this. Schau, die Bibel ist da sehr klar. Paul talks about it in Romans, Paul talks about it in the Corinthians. Paulus spricht darüber in Römer und in Korinther. Even to the Hebrews, even to the Colossians. Selbst im Hebräerbrief und auch im Kolosser. Jesus talks about it too in Matthew chapter 7. Jesus hat auch darüber in Matthäus 7 gesprochen. There are two different things we have to understand. Es gibt zwei verschiedene Dinge, die wir verstehen müssen. There is a judging that is very, very important. Es gibt ein Urteilen, das sehr, sehr wichtig ist. But there is a judging that's very wrong. Aber es gibt ein Urteilen, das sehr falsch ist. And unfortunately, Christians confuse that because the Bible translates the word very badly. Und leider verwirrt das Christen, denn die Bibel übersetzt das Wort sehr schlecht. But let me explain it to you so that you will understand it. Aber lass es mich dir erklären, damit du es auch verstehst. Are we Christians allowed to judge? Dürfen wir Christen urteilen? No. Nein. But we have to judge. Aber wir müssen urteilen. There you go. See that was clear. Sehr gut, jetzt ist es klar. There is a clear answer. Das ist eine klare Antwort. So we Christians must not judge, but we have to judge. Wir Christen dürfen also nicht urteilen, aber wir müssen urteilen. Let me explain to you the difference. Lass mich dir den Unterschied erklären. In Matthew 7, Jesus says. In Matthäus 7 sagt Jesus. Do not judge. Richtet nicht. So that you will not be judged. Damit ihr nicht gerichtet werdet. Because with the same measure that you will judge, it will be given back to you. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr richtet, wird es euch zurückgegeben werden. And you will be judged. Und du wirst beurteilt. This does not say that God will judge you the same way you judge people. Das heißt nicht, dass Gott dich auf dieselbe Weise beurteilt, wie du Menschen beurteilst. Jesus did not say, if you judge, I will judge you with the same way that you judged. Jesus sagte nicht, wenn du urteilst, werde ich dich auf dieselbe Weise beurteilen, mit der du urteilst. He said, you will be judged. Er sagte, du wirst beurteilt werden. Jesus described the law of sowing, the law of sowing and reaping. Jesus beschrieb das Gesetz von Säen und Ernten. If you judge people, people are going to give it right back to you. Wenn du Menschen beurteilst, werden sie es dir gleich wieder zurückgeben. They're going to judge you back the way you've judged them and give you a little extra. Sie werden dich genauso beurteilen, wie du sie beurteilt hast und dir ein bisschen mehr geben. And yet, Paul tells the Corinthians that we have to judge when people live in sin. Und dennoch sagt Paulus zu den Korinthern, dass wir urteilen müssen, wenn Menschen in Sünde leben. Paul said we have to judge the false apostles. Paulus sagte, dass wir die falschen Apostel beurteilen müssen. Paul said we have to judge false teaching. Paulus sagte, dass wir falsche Lehre beurteilen müssen. So look at the difference. Schau dir den Unterschied an. If you do something that is wrong and sinful, I cannot ignore it because otherwise I'm judging you. Wenn du etwas tust, das falsch und sündig ist, darf ich es nicht ignorieren, weil ich dich sonst beurteile. No, I have to confront the sin. It's very clear all over the Bible. Nein, ich muss die Sünde konfrontieren. Das ist ganz klar überall in der Bibel. That's not judging in the way the Bible says we must not judge. Das ist nicht urteilen, so wie die Bibel sagt, dass du nicht urteilen sollst. The judging that we must not do is speak a condemnation over you. Das Urteilen, das wir nicht tun dürfen, ist Verurteilung oder Verdammnis über dir aussprechen. Only God has the right to judge people, but we must judge the actions of people. Nur Gott hat das Recht, eine Person zu beurteilen, aber wir müssen die Handlungen von Menschen beurteilen. You know why? Weißt du warum? I'm not the owner of people, God is. Ich bin nicht der Besitzer von Menschen, das ist Gott. At the end of the day, every human being has to give account before God. Am Ende der Tage muss jeder Mensch Rechenschaft vor Gott ablegen. He's the only one who can judge people. Er ist der Einzige, der Menschen beurteilen kann. So what do we do today? Was machen wir heute? Somebody stands up and says, your living in homosexuality is sin. Jemand steht auf und sagt, wenn du in Homosexualität lebst, ist das Sünde. And Christians stand up and say, stop judging him. Und Christen stehen auf und sagen, hör auf, über ihn zu urteilen. I didn't judge him, I agreed with the Bible. Ich habe nicht über ihn geurteilt, ich stimme mit der Bibel überein. Judging would be, urteilen wäre, you are a sinner and you are going to hell. Du bist ein Sünder und du kommst in die Hölle. Now I have condemned you to eternal loss. Jetzt habe ich ihn in Ewigkeit für verloren verurteilt. I can't do that. Das darf ich nicht tun. Only God can do that. Nur Gott kann das tun. So do we have to judge the actions of people always? Müssen wir also die Handlungen von Menschen beurteilen? Immer. Do we condemn people? Never. Verdammen wir Menschen? Niemals. Do you understand the difference? Verstehst du den Unterschied? Do you, sweetheart? Verstehst du ihn, Liebling? That's very clear. That's a good job. Ja, das ist sehr klar. Gut gemacht. Danke. Debbie is happy, then the whole world is happy. Wenn Debbie glücklich ist, dann ist die ganze Welt glücklich. Guys, people always ask me, what's the purpose of life? Die Leute fragen mich ständig, was ist der Sinn des Lebens? The purpose of life is God. Der Sinn des Lebens ist Gott. I cannot make it clearer and simpler. Ich kann es nicht klarer und einfacher machen. The purpose of life is not what you do for God, it's God. Der Sinn des Lebens ist nicht das, was du für Gott tust. Es ist Gott. My purpose of life is not to build orphanages, to marry Debbie, to have children. Mein Sinn des Lebens ist nicht, Waisenhäuser zu bauen, Debbie zu heiraten, Kinder zu haben. That's not my purpose of life. Das ist nicht meine Bestimmung im Leben. My purpose of life is to live in intimacy with God. That's why every human being exists. Mein Sinn des Lebens ist, in Intimität mit Gott zu leben. Dazu existiert jedes menschliche Wesen. Always remember. Denk immer. Colossians 1, 15 and 16. An Kolosser 1, 15 bis 16. Every single thing was created for him. Jede einzelne Sache wurde für ihn geschaffen. Debbie is not my wife. Debbie ist nicht meine Frau. I like to think so. Ich denke das zwar gerne. So whose wife am I? Wessen Frau bin ich denn? Debbie is not my wife. Debbie ist nicht meine Frau. See, Debbie did not, God did not create Debbie because he said Reinhard needs a wife. Gott hat Debbie nicht geschaffen, weil er sagte, Reinhard braucht eine Frau. God created Debbie because he said, my son Jesus needs a wife. Gott schuf Debbie, weil er sagte, mein Sohn Jesus braucht eine Frau. Ephesians 5 says marriage on earth is only a picture of Jesus and his bride. Epheser 5 sagt, die Ehe auf der Erde ist lediglich ein Bild von Jesus und seiner Braut. So Jesus got himself a wife, which is called Debbie. Jesus hat sich also eine Frau erschaffen namens Debbie. And then he said, und dann sagte er, Reinhard, would you like to spend some years on earth with my wife? Reinhard, möchtest du gern ein paar Jahre auf der Erde mit meiner Frau verbringen? Steward her well. Behandle sie gut. Because you are also my wife together with her. Denn du bist ebenfalls meine Frau zusammen mit ihr. Together you are one, but you will never own her. Zusammen seid ihr eins, aber du wirst sie nie besitzen. Never, never, never. Nie, nie, nie. So most few people understand that. Nur wenige Menschen verstehen das. I have not been created to work for God. I have been created for relationship with God. Ich wurde nicht geschaffen, um für Gott zu arbeiten. Ich wurde geschaffen für eine Beziehung mit Gott. That's your only purpose in life. You have no other purpose. Das ist dein einziger Sinn im Leben. Du hast keine andere Bestimmung. Look what Paul teaches out throughout the epistles. Schau, was Paulus durch die gesamten Briefe lehrt. Everything you do it unto the Lord. Alles, was du tust, tu es für den Herrn. So let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What is a spiritually more important task? Was ist eine geistlich wichtigere Aufgabe für mich? For me to bring a cup of coffee in the morning to Debbie. Debbie am Morgen eine Tasse Kaffee zu bringen. Or to save 100 children from misery. Oder 100 Kinder aus dem Elend zu retten. See, most Christians would think to save 100 children from misery. It's not true. Die meisten Christen würden denken, 100 Kinder aus dem Elend zu retten, aber das stimmt nicht. To wash dishes is as important than to preach the gospel to thousands. Geschirr zu spülen ist genauso wichtig wie das Evangelium Tausenden zu predigen. But because we always think my purpose in life is doing instead of being, we mess up. Aber weil wir immer denken, meine Bestimmung im Leben ist zu tun, anstatt zu sein, vermasseln wir es. Think. Denk mal. So, if my whole purpose in life is intimacy with God, then whatever I do has purpose. Wenn mein ganzer Sinn im Leben Intimität mit Gott ist, dann hat alles, was ich tue, einen Sinn. Unless I do it for myself. Außer ich mache es für mich selbst. The moment I do anything for myself, I've left my purpose. In dem Moment, in dem ich irgendetwas für mich selbst tue, habe ich meine Bestimmung verlassen. Your turn. So habe ich es. I don't have anything to add to that, sorry. Nothing to add. Ich kann nichts hinzufügen, sorry. Nichts hinzuzufügen. We've already talked about this in Europe, you're not married, live together. You have to solve it yourself, people. I'm not going to enter your personal life. Should I translate? Yes. Wir haben schon darüber gesprochen. Nicht verheiratet sein und zusammenleben. Ihr müsst das selbst klären. Ich werde euer persönliches Leben nicht lösen. This one? Uh-huh. Ich möchte gern einen Tag mit dir verbringen. Ich lebe in Sao Paulo. Wäre das möglich? Ich weiß, wenn ich einen Tag mit dir verbringe, wird das mein Leben verändern. That's okay. I would like to spend one day with you. I live in Sao Paulo. Could I do that? I know that if I would spend one day with you, it would change my life. Unfortunately, that's the dream of my wife too, and it's hard to make it happen with the two of you, so no, you can't. Leider ist das auch der Traum meiner Frau, und es ist schwer, es für uns beide zu verwirklichen. Also nein, das geht nicht. I'm sorry, my day has 24 hours, and in the 24 hours, there's not a day that I find to spend time with you. Tut mir leid, mein Tag hat 24 Stunden und in diesen 24 Stunden finde ich keinen Tag, um ihn mit dir zu verbringen. But maybe Debbie has the time. Aber vielleicht hat Debbie die Zeit. And we hardly have time for each other, much less everybody else who wants to come here. Wir haben fast keine Zeit füreinander, wie viel weniger für all die anderen, die hierher kommen wollen. Sorry. Sorry. This is a really good question. Das ist eine wirklich gute Frage. Wie kann ich Jesus für andere Menschen sein? Ich versuche es, aber ich kann es nicht. How can I be Jesus for other people? I try, but I can't. I think it would be a great question for you, baby. Ich denke, das ist eine großartige Frage für dich, Baby. Or do you want me to start? Okay. Oder möchtest du, dass ich anfange? Fang du an. Okay, wie kann ich Jesus für andere Menschen sein? Ich habe es versucht, aber ich habe versagt. Das Erste, du wirst immer versagen, wenn du es versuchst. Nobody who tries succeeds. Keiner, der etwas versucht, wird erfolgreich. You have to do it. Du musst es tun. Secondly, zweitens, you have to stop trying to make being Jesus to other people a religious activity. Du musst aufhören, Jesus zu anderen Menschen zu bringen, zu einer religiösen Aktivität zu machen. Number one, Nummer eins. I'm going to give you some practical keys how every person can be Jesus to others. Ich gebe dir ein paar praktische Schlüssel, wie jede Person Jesus für andere sein kann. Number one, be intentional. Nummer eins, sei absichtlich. If you live your life, go to bed whenever you want to, get up whenever you want to, rush to work whenever you need to, you're never going to be Jesus to people. Wenn du dein Leben lebst, indem du ins Bett gehst, wann immer du willst, aufstehst, wann immer du willst, zur Arbeit hetzt, wann immer du musst, wirst du niemals Jesus für Menschen sein. So you have to be intentional. Du musst also absichtlich sein. That means this. Das heißt Folgendes. When you go to bed tonight, wenn du heute Abend ins Bett gehst, you say, Jesus, it is my deep desire to express you to everybody I see. Sagst du, Jesus, es ist mein tiefes Verlangen, dich gegenüber jedem auszudrücken, den ich sehe. Speak to me at night in a dream. Sprich zu mir in der Nacht in einem Traum. I really want to be you on earth. Ich möchte wirklich du auf der Erde sein. In the morning when you wake up, am Morgen, wenn du aufwachst, you don't jump out of bed, springst du nicht aus dem Bett and quickly rush to your day. Und hetzt schnell in den Tag. You quietly and calmly lay in your bed. Du bleibst still und ruhig im Bett liegen. Or you go to a place where you have peace to pray. Oder du gehst an einen Platz, an dem du Frieden zum Beten hast. And then you don't try to convince God of anything. Und dann versuchst du nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. You spend the first 15 minutes to thank him and to thank him and to thank him. Du verbringst die ersten 15 Minuten damit, ihm zu danken und ihm zu danken und ihm zu danken. Everything you can imagine. Für alles, was du dir nur vorstellen kannst. And then you do this. Und dann machst du dies. Say, Jesus, I surrender. Du sagst, Jesus, ich gebe mich hin. I completely surrender. Ich gebe mich vollkommen hin. Today, life is not about me. Heute geht es im Leben nicht um mich. I refuse to live selfish. Ich weigere mich, egoistisch zu leben. I refuse to focus on myself and my needs. Ich weigere mich, mich auf mich und meine Bedürfnisse zu fokussieren. I give you my body so that you can express yourself through me. Ich gebe dir meinen Körper, damit du dich durch mich ausdrücken kannst. And then you get on with your day. Und dann machst du mit deinem Tag weiter. Throughout the day you keep quietly repeating. Und während des Tages wiederholst du leise. I am surrendered. Ich bin hingegeben. Jesus, express yourself through me. Jesus, drück dich durch mich aus. And it will become a natural thing, not a fake religious thing. Und es wird etwas Natürliches, nichts Gefälschtes, Religiöses. It has to become a lifestyle from inside out. Es muss ein Lebensstil von innen nach außen werden. I think if you get up in the morning and then spend time praying and reading and drawing close to Jesus just to be with him. Ich denke, wenn du morgens aufstehst und Zeit mit Gebet und Lesen verbringst und nahe zu ihm kommst, einfach nur um mit ihm zu sein. Then when you when you go out through your day walk around meeting people. Und wenn du dann hinausgehst in deinen Tag und herumgehst und Menschen triffst. I think what you've been meditating on in the morning and reading will just naturally flow out of you. Dann wird das, was du morgens meditierst und gelesen hast, einfach natürlich aus dir herausfließen. That sentence, you know, what you focus on, you will become. Wow. Auf was du dich fokussierst, wirst du. When you focus on Jesus, you will just become like Jesus. Wenn du dich auf Jesus fokussierst, wirst du so wie Jesus. You will reflect him automatically to other people. Du spiegelst ihn automatisch vor anderen Menschen wieder. You don't even have to try to do it, it will just happen, right? Du musst gar nicht versuchen, es zu tun. Es passiert einfach. Look, that's so good, sweetheart. Schau, das ist so gut, Liebling. Danke. If you start your morning stressed, you will express stress to people. Wenn du deinen Morgen gestresst beginnst, wirst du den Menschen Stress entgegenbringen. Wenn du deinen Morgen mit Sorgen über den Tag beginnst, wirst du Sorgen Menschen gegenüber ausdrücken. If you start the day with Jesus, you will express Jesus to people. Wenn du den Tag mit Jesus beginnst, wirst du Jesus Menschen gegenüber ausdrücken. Very good. The way you can see that in a practical way. Praktisch kannst du das zum Beispiel so sehen. Is when a mother has a baby and the mother is all agitated because the baby's crying. Wenn eine Mutter ein Baby hat und die Mutter ganz aufgeregt ist, weil das Baby schreit, The baby feels the mother's agitation and gets more agitated. Das Baby spürt die Aufregung der Mutter und wird noch aufgeregter. So the mom knows that the baby is disturbing everybody around her, like for example on an airplane. Die Mutter weiß, dass das Baby alle um sich herum stört, zum Beispiel in einem Flugzeug. And so she's trying so hard to get the baby to be quiet and she's getting more irritated. Also versucht sie so sehr, das Baby ruhig zu bekommen. Dabei wird sie immer gereizter. But if she would just like go inside and spend more time with Jesus and calm herself down. Yeah. Aber wenn sie sich nach innen richten würde und mehr Zeit mit Jesus verbringen und sich selber beruhigen würde, the baby would feel that calm, yeah, and the baby would then calm down. Würde das Baby diese Ruhe spüren und dann würde sich das Baby beruhigen. So other people are the same as the baby, just not as expressive. Andere Menschen sind genauso wie das Baby, nur nicht so ausdrucksstark. Yeah, the baby is more expressive than other. Das Baby ist ausdrucksstärker als einige andere Menschen. So if the baby can react to your irritation or calmness, other people would automatically react too. Wenn das Baby auf deine Gereiztheit oder Gelassenheit reagieren kann, werden andere Menschen automatisch auch reagieren. I just know a mom out there right now needed that. Ich weiß nicht, vielleicht hört eine Mama das, die das gerade braucht. I like it when Debbie gets prophetic. Ich liebe es, wenn Debbie prophetisch wird. Listen, there's something else. Hör zu, da ist noch etwas anderes. Actually, I missed the most important answer to your question. Eigentlich habe ich die wichtigste Antwort auf deine Frage übersehen. In fact, everything we said is kind of wrong. In Wirklichkeit ist alles, was wir gesagt haben, in gewisser Weise falsch. Sorry, guys. Everything we said is kind of wrong, unless I add what I'm going to add now. Alles, was wir gesagt haben, ist in gewisser Weise falsch, außer ich füge das hinzu, was ich jetzt hinzufüge. You are not supposed to express Jesus. Jesus wants to express himself through you. Du sollst nicht Jesus ausdrücken. Jesus will sich durch dich ausdrücken. Yeah, true. You know, this was one of the greatest revelations in 82. Das war eine der größten Offenbarungen 1982. When I suddenly felt overwhelmed by the burden to serve God. Als ich mich plötzlich überwältigt fühlte durch die Last, Gott zu dienen. And the Lord said to me. Und der Herr sagte zu mir. Stop working for me. Hör auf, für mich zu arbeiten. I said, but Lord, you called me to serve you. Ich sagte, aber Herr, du hast mich berufen, dir zu dienen. He said, let me work through you. Er sagte, lass mich durch dich arbeiten. So like Debbie says, that internal connection with Jesus releases Jesus through you, rather you doing something for him. Wie Debbie sagte, diese innere Verbindung mit Jesus setzt Jesus durch dich frei, anstatt dass du etwas für ihn tust. So there is a Jesus inside of you. Es gibt also einen Jesus in dir, he wants to be Jesus to the people. Der Jesus für die Menschen sein will. Surrender. Gib dich ihm hin. More? Noch mehr? Nein. Okay, there's one in German that I'm going to address, although it's a, I might get into trouble, but that's fine. Hier ist eine Frage auf Deutsch, die ich ansprechen werde, obwohl ich vielleicht Schwierigkeiten bekomme, aber das ist okay. I don't mind to get into trouble for my opinion. It's my opinion. Es macht mir nichts aus, Probleme wegen meiner Meinung zu bekommen. Es ist meine Meinung. So I'm going to read the question, then I give my personal opinion and Debbie gives her personal opinion. Ich werde die Frage lesen, dann nenne ich dir meine persönliche Meinung und Debbie gibt dir ihre persönliche Meinung. Aktuell noch nicht geschieden, wie denkt Jesus über meine Dates mit Männern? Soll ich damit warten? So, right now I'm not divorced. Mm-hmm. Was it? But I can't see without my glasses. What does Jesus think about my dates with men? Should I still wait? So look. Eu ainda não me divorciei. Eu não estou divorciada. Mas o que Jesus acha dos meus encontros com outros homens? Eu devo parar e esperar? Look, That question you have to ask Jesus. Schau, diese Frage musst du Jesus stellen. I don't know what Jesus thinks about what you do. Ich weiß nicht, was Jesus darüber denkt, was du tust. So ask him. Also frag ihn. I can tell you what I think. Ich kann dir sagen, was ich denke. I think you are already setting yourself up for a huge mess in your own life. Ich denke, du bereitest bereits ein riesiges Chaos in deinem eigenen Leben vor. My opinion. Das ist meine Meinung. Because from your question it seems there is a desperation inside of you to find fulfillment through man. Denn aufgrund deiner Frage scheint in dir eine Verzweiflung zu sein, Erfüllung durch Männer zu finden. So my recommendation, mein Rat wäre, don't even think about males, about men, until Jesus has become all of your satisfaction. Denk noch nicht mal an E-Mails an Männer, bis Jesus all deine Befriedigung geworden ist. When you are so complete in Jesus, wenn du so vollkommen in Jesus bist, so satisfied, so zufrieden und befriedigt, that you don't need to have a man to be happy and fulfilled, dass du nicht mehr denkst, dass du einen Mann brauchst, um glücklich und erfüllt zu sein. That's when you can start think about men. Dann kannst du anfangen, an Männer zu denken. Otherwise, my 40 plus years of experience serving Jesus has shown me. Ansonsten haben mir meine 40 plus Jahre, in denen ich Jesus diene, gezeigt, that you will get into trouble and hurt. Dass du in Schwierigkeiten kommst und verletzt wirst. That's my advice. Das ist mein Rat. But what Jesus thinks, you have talk to him about it. Was Jesus darüber denkt, sprich mit ihm darüber. Say something, baby. Well, just the fact that you're still married. Allein die Tatsache, dass du immer noch verheiratet bist. That you said that yourself, you're not divorced. Du sagst es selbst, du bist nicht geschieden, deshalb. The Bible says if you go with other men while you're married, it's adultery, so you have to decide. Die Bibel sagt, wenn du zu anderen Männern gehst, während du verheiratet bist, ist das Ehebruch, deshalb musst du dich entscheiden. Jesus said, Jesus sagte, if you desire somebody from the opposite sex in your heart, it's already adultery. Yeah. Wenn du jemanden vom anderen Geschlecht in deinem Herzen begehrst, ist das bereits Ehebruch. So I think you are in a very serious situation. Deshalb denke ich, dass du in einer sehr ernsten Situation bist. Manchmal spüre ich Angst, etwas Übernatürliches zu empfinden und ich diszipliniere mich, Gott unabhängig davon anzubeten. Ist das normal? Sometimes I feel anxious to feel something supernatural and I discipline myself to worship God independent from that. Is that normal? Very normal. Sehr normal. Listen to me, whenever you are anxious about anything, hör mir zu, wann immer du Angst vor irgendetwas hast, you need to discipline yourself to look away from your worries and just praise Jesus. Musst du dich disziplinieren, um von deinen Sorgen wegzuschauen und einfach Jesus anzubeten. For many years I've said the following. Seit vielen Jahren sage ich Folgendes. It is so sad that Christians don't have a song in their heart unless somebody else writes a song for them. Es ist so traurig, dass Christen kein Lied in ihrem Herzen haben, außer jemand schreibt ein Lied für sie. I love great worship music. Ich liebe großartige Anbetungsmusik. I love Jeremy Riddle. Ich liebe Jeremy Riddle. I love Jenny Johnson. Ich liebe Jenny Johnson. I love the songs of Josh Baldwin, one of my favorite guys. Ich liebe die Lieder von Josh Baldwin, einer meiner Favoriten. But listen. Aber hör zu. I need to have a song in my heart without a TV, without a cell phone and without anybody else's music. Ich muss ein Lied in meinem Herzen haben, ohne einen Fernseher, ein Handy oder die Musik von jemand anderes. And I find this such a sadness today that there is hardly Christians who have a love song in their heart that comes from their heart and not from somebody else. Und ich finde das etwas so Trauriges heute, dass es kaum einen Christen gibt, der ein Liebeslied in seinem Herzen hat, das aus ihrem eigenen Herz und nicht von jemand anderes kommt. So, yes. Also ja. Intentionally, on purpose, praise Jesus all day long. Preise Jesus bewusst, absichtlich, den ganzen Tag lang. Your wife might not like your music. Deine Frau mag deine Musik vielleicht nicht. My wife doesn't like my music either. Meine Frau mag meine Musik auch nicht. I still sing it. Ich singe sie trotzdem. I sing it walking up and down the stairs. Very I sing lovely. It in the shower. I sing it in my office. And my wife says I sing it very loudly. Ich singe sie, wenn ich die Treppe rauf und runter gehe. Ich singe unter der Dusche. Ich singe sie in meinem Büro. Und meine Frau sagt, ich singe sehr laut. Because I sing it for him. Denn ich singe sie für ihn. From my heart. Aus meinem Herz. So my dear friend, keep going. Also meine liebe Freundin, mach weiter. Remember, it's not about how you feel when you praise him. It's about how he feels when you praise him. Erinnere dich, es geht nicht darum, wie du dich fühlst, wenn du ihn preist. Es geht darum, wie er sich fühlt, wenn du ihn preist. God loves it when his children have a song for him. Gott liebt es, wenn seine Kinder ein Lied für ihn haben. It does him good. Es tut ihm so gut. If you study the Bible, God has feelings. Wenn du die Bibel studierst, merkst du, Gott hat Gefühle. So make him feel good. Also mach, dass er sich gut fühlt. You love to say anything you want to, my dear. No. Du kannst gerne noch etwas sagen, wenn du möchtest, meine Liebe. Nein, nein, mach du. Top left. Wie können wir ein guter und treuer Diener sein? How can we be a good and faithful servant? Very simple. Sehr einfach. Stop worrying about yourself. Hör auf, dir Sorgen um dich selbst zu machen. Stop worrying about your future. Hör auf, dir Sorgen um deine Zukunft zu machen. Stop worrying about your career. Hör auf, dir Sorgen um deine Karriere zu machen. Stop worrying about your success. Hör auf, dir Sorgen um deinen Erfolg zu machen. Stop following people. Hör auf, Menschen zu folgen. Stop following your pastor. Hör auf, deinem Pastor zu folgen. Stop following your church. Hör auf, deiner Gemeinde zu folgen. And follow only one. Und folge nur einem. And his name is Jesus. Und sein Name ist Jesus. The moment he says something, you obey. You don't discuss anything with him. In dem Moment, in dem er etwas sagt, gehorchst du ihm. Du diskutierst gar nichts mit ihm. Go ahead and say that. I said, or with anybody else. Oder mit irgendjemand anderes. There were one day in two prophetic dreams Jesus showed me. Einmal hat mir Jesus in zwei prophetischen Träumen gezeigt. He was very, very sad. Er war sehr, sehr traurig. That out of all of the children of God, only about 10% are true disciples of Jesus. Es ging darum, dass von allen Kindern Gottes nur etwa 10% wahre Jünger von Jesus sind. The truth is, many times you have to choose. Die Wahrheit ist, sehr oft musst du dich entscheiden. Are you going to be a faithful servant of man, of a system, of a pastor, of a husband, of a wife, or of Jesus? Bist du ein treuer Diener von Menschen, eines Systems, eines Pastors, eines Ehemanns, einer Ehefrau oder von Jesus? Look, Jesus said, schau, Jesus sagte, if you want to be my disciple, you've got to hate everybody else. Wenn du mein Jünger sein willst, musst du alle anderen hassen. That means he is the one you follow and only him. Das heißt, er ist der Einzige, dem du folgst und nur ihm. Only then will you hear the words, well done, you good and faithful servant. Nur dann hörst du die Worte, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. It's really quite simple. Das ist wirklich ganz einfach. Jesus is servant, nobody else is servant. Du bist der Diener von Jesus, von niemand sonst. We were just talking about this yesterday. That's so true. Wir haben erst gestern darüber gesprochen. Ja, das stimmt. How few Christians really, really live for the Lord and they generally just live for themselves and their own desires. Wie wenige Christen wirklich für den Herrn leben und dass sie im Normalfall für sich selbst und ihre eigenen Sehnsüchte leben. If Jesus wants something of them and it's contrary to what they want to do with their lives, then they just ignore what Jesus wants. Wenn Jesus etwas von ihnen will und es im Gegensatz zu dem steht, was sie mit ihrem Leben machen wollen, dann ignorieren sie einfach, was Jesus möchte. They don't. Very few people that we really know are willing to just do whatever Jesus asks them to do. Nur sehr wenige Menschen, die wir kennen, sind wirklich bereit, das zu tun, worum auch immer Jesus sie bittet. I think it's sad. Ich denke, das ist traurig. Yeah, Debbie and me actually last night we started to talk about that. Ja, Debbie und ich haben tatsächlich gestern Abend angefangen, darüber zu sprechen. And the Bible is very clear. Und die Bibel ist sehr klar. That in the last days people will be selfish. Dass die Menschen in den letzten Tagen egoistisch sein werden. First sign that we're in the last days. Es ist das erste Zeichen, dass wir in den letzten Tagen sind. And Satanism has nothing to do with sacrifice of children or animals or blood. Und Satanismus hat nichts mit Opfer von Kindern oder Tieren oder Blut zu tun. The Church of Satan was established by a man called Anton LaVey. Die Kirche von Satan wurde von einem Mann namens Anton LaVey gegründet. And he wrote the Satanist Bible. Und er schrieb die Satanistenbibel. And the whole teaching of Satanism is make yourself the center of your life. Und die ganze Lehre des Satanismus ist, mach dich selbst zum Zentrum deines Lebens. Dream your dreams. Träume deine Träume. Follow your desires. Folge deinen Sehnsüchten. Do what you want to do. Tu, was du tun willst. That's Satanism. Das ist Satanismus. So the reason why so few people are faithful servants and good and faithful servants. Der Grund, warum so wenige Menschen gute und treue Diener sind, ist. Is because they've never repented from the main sin in their life. Weil sie nie Buße von der Hauptsünde in ihrem Leben getan haben. To kick themselves off the throne of their life. Nämlich sich selbst vom Thron ihres Lebens zu stoßen. So you cannot be one if you serve yourself. Du kannst also keiner sein, wenn du dir selbst dienst. And that's what Debbie and me talked about yesterday. It's so sad how selfish people have become. Darüber haben Debbie und ich gestern gesprochen. Es ist so traurig, wie egoistisch Menschen geworden sind. They want to serve Jesus if it's comfortable. Sie wollen Jesus dienen, wenn es komfortabel ist. I've cried many tears over that. Ich habe viele Tränen darüber geweint. For example, when just for example about the subject of adopting children who are in need. Nur als Beispiel, wenn es darum geht, Kinder zu adoptieren, die in Not sind. I mean, just alone in Brazil, there's enough Christians to adopt the children who need homes. Allein in Brasilien gibt es genug Christen, um die Kinder zu adoptieren, die ein Zuhause brauchen. But most people think, oh no, if I adopt, it's going to mess up my life. I don't want to ruin my life by taking in a kid with problems. Aber die meisten Leute denken, oh nein, wenn ich adoptiere, bringt das mein Leben durcheinander. Ich möchte mein Leben nicht ruinieren, indem ich ein Kind mit Problemen reinlasse. Yeah, it does mess up your life. Very much so. Ja, es bringt dein Leben durcheinander. But you're also saving a life. Aber du rettest auch ein Leben. Then you can hear, thank you, good and faithful servant. Und dann kannst du hören, guter und treuer Knecht. You want to have a really nice, successful, clean, comfortable life? You probably won't hear those words. Wenn du ein wirklich erfolgreiches, sauberes, komfortables Leben haben möchtest, hörst du wahrscheinlich diese Worte nicht. But you can decide, you have a free will. That's true. Aber du kannst dich entscheiden. Du hast einen freien Willen. But just one thing you could think. Aber du könntest an eine Sache denken. Try to put yourselves in the shoes of a child. Versuch dich in ein Kind hineinzuversetzen, das ein Zuhause braucht. How would you feel if you knew that everybody's too selfish and too busy with their lives to help you? Wow. Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass jeder zu egoistisch und zu beschäftigt mit seinem Leben ist, um dir zu helfen? That's all. Wow. Look, listen, my friends. Hör zu, meine Freunde. I know thousands of Christians all over the world. Ich kenne tausende Christen auf der ganzen Welt. When God tells them to do something that is scary or costs them a lot. Die, wenn Gott ihnen etwas aufträgt, das furchterregend ist oder sie eine Menge kostet. The first thing is to do the pray for a sign or a confirmation. Sie als erstes für ein Zeichen oder eine Bestätigung beten. See, the truth is deep in the heart, they don't pray for a sign or confirmation because they're not sure, but because they don't want to do it. Die Wahrheit ist, tief in ihrem Herzen beten sie nicht für ein Zeichen der Bestätigung, weil sie nicht sicher sind, sondern weil sie es nicht tun wollen. Because they know it costs them a lot. Denn sie wissen, dass es sie sehr viel kostet. A disciple of Jesus stops living for himself. Ein Jünger Jesu hört auf, für sich selbst zu leben. You know, Debbie and me have decided never to live for ourselves. Debbie und ich haben beschlossen, nie für uns selbst zu leben. We live for Jesus, that's it. Wir leben für Jesus, das ist es. That's why when he said, leave Austria, go to America, we left. Deshalb, als er sagte, verlasst Österreich, geht nach Amerika, gingen wir. When he said, leave your sons behind in America and everything that you've built yourself in 10 years and go to Brazil, we went. Als er sagte, lasst eure Söhne zurück in Amerika und auch alles, was ihr euch dort aufgebaut habt, 10 Jahre lang, und geht nach Brasilien, gingen wir. Now we're moving to Teresina. Jetzt ziehen wir nach Teresina. Who knows? where we will move in 2025, maybe in Africa. Wer weiß, wo wir 2025 hinziehen? Vielleicht nach Afrika. Debbie and me honestly do not live for ourselves. Debbie und ich leben ehrlich nicht für uns selbst. That's the only way you can be a good and faithful servant. Das ist die einzige Möglichkeit, um ein guter und treuer Knecht zu sein. Actually, that's a good thing with when our sons, the reason they didn't come with us. Oh, that's true. Eigentlich ist das eine gute Sache, denn das war der Grund, warum unsere Söhne nicht mit uns kamen. And they said, no, because who knows, when God says move to Africa after Brazil, then you're going to move there and be on another continent. Sie sagten, nein, denn wer weiß, wenn Gott sagt, zieht nach Afrika, nach Brasilien, dann zieht ihr dorthin und wir sind auf einem weiteren Kontinent. So now I just realized that we were being a good example for our children and here in obeying the voice of God. That's true. Ich erkenne jetzt gerade, dass wir ein gutes Beispiel für unsere Kinder darin waren, der Stimme Gottes zu gehorchen. So even they recognized that if God told us to do something, we would do it. Selbst sie erkannten, wenn Gott uns etwas auftragen würde, würden wir es tun. If you want to make yourself a tattoo, wenn du dir ein Tattoo machen lassen willst, I promised Debbie only to make two, so I'm not going to make any more. I'm not trying to convince her. Ich habe Debbie versprochen, dass ich nur zwei mache. Deshalb werde ich keine weiteren mehr machen und ich versuche nicht, sie zu überzeugen. But if I would make another tattoo, aber wenn ich ein weiteres Tattoo machen würde, I would write down this Bible verse. Würde ich diesen Bibelvers aufschreiben. Actually, I would write down two Bible verses. Ich würde tatsächlich zwei Bibelverse aufschreiben. For me to live is Christ and to die is gain. Für mich ist Christus das Leben und zu sterben ist Gewinn. And the second one I would write down. Und der zweite, den ich aufschreiben würde, wäre Jesus died for everybody. Jesus starb für alle. So that those who live, damit die, welche leben, don't live anymore for themselves. Nicht mehr für sich selbst leben, but for he who died for them. Sondern für den, der für sie gestorben ist. That's a good and faithful servant. Das ist ein guter und treuer Diener. Oops, this starts here and then goes here. Ich kann nicht schwanger werden. Ich habe gebetet, proklamiert. Ich habe so viele Krankheiten erlitten. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass ich Kinder habe. Glaubst du, dass Gott nur die auserwählt, die würdig sind, Mütter zu sein? I cannot get pregnant. I prayed, I declared, I suffered so many sicknesses. I believe that God doesn't want me to have children. Do you think that God only chooses those who are worthy to be moms? No, because then the world would have already been extinct. Nein, denn dann wäre die Welt bereits ausgestorben. Yeah, because who is worthy to be a mother? Denn wer ist würdig, eine Mutter zu sein? Without Jesus we are nothing, and with him we are all incredible. Ohne Jesus sind wir alle nichts und mit ihm sind wir alle fantastisch. Why would God create a woman with a womb and said actually that was just a joke? Warum sollte Gott eine Frau mit einer Gebärmutter erschaffen und sagen, tja, das war nur ein Witz? No. Nein. Look, it's your wrong heart beliefs. Schau, es ist dein falscher Herzensglaube. Go to my YouTube channel or send us a message here. Karen will respond. Geh auf meinen YouTube-Kanal oder schick uns eine Nachricht, auf die Karen antworten wird. There is a video of a close friend of mine. Es gibt ein Video von einer engen Freundin von mir, that could not have children. Die keine Kinder bekommen konnte. And I met her in Poland and I taught her how to change that. Ich traf sie in Polen und lehrte sie, wie sie das ändern konnte. And today she has two beautiful, sweet girls. Und heute hat sie zwei wunderschöne, süße Mädchen. So watch my YouTube channel and inspire your heart. Schau meinen YouTube-Kanal an und inspiriere dein Herz. Father, we rebuke every spirit of infirmity. Vater, wir weisen jeden Geist von Krankheit zurecht. And we command sterility to go. Und wir befehlen der Unfruchtbarkeit zu gehen. And we command every wife that desires to have children. Und wir befehlen jeder Ehefrau, die sich danach sehnt, Kinder zu haben, who watches this, die dies hier anschaut, to become pregnant with the sperm of her husband. Schwanger zu werden mit dem Sperma ihres Ehemanns. And we thank you for many babies. Und wir danken dir für viele Babys. Amen. Amen. Father of many nations. Okay. Let's do this one. Okay, machen wir diese. Was ist dein Eindruck über das erste Semester von 2023 in Brasilien? Chaos oder Wohlstand? What is your impression of the first semester of 2023 in Brazil? Chaos or prosperity? I don't have an impression because I don't care. Ich habe keinen Eindruck, weil es mir egal ist. I tell you why. Ich sage dir warum. I'm not a citizen of Brazil. Ich bin kein Bürger von Brasilien. I'm not a citizen of Austria. Ich bin kein Bürger von Österreich. I'm not a citizen of America. Ich bin kein Bürger von Amerika. These countries think I'm their citizen, but they fooled themselves. Diese Länder denken, dass ich ihr Bürger bin, aber sie haben sich getäuscht. They gave me their passports and now they think I'm their citizen, but I'm not. Sie gaben mir ihre Pässe und jetzt denken sie, ich sei ihr Bürger, aber das bin ich nicht. I'm a citizen of heaven. Ich bin ein Bürger des Himmels. So in my country there is no chaos. In meinem Land gibt es kein Chaos. In my country there is an abundance. In meinem Land gibt es Überfluss. In my country there is prosperity and health. In meinem Land gibt es Wohlstand und Gesundheit. Victory. Sieg. Everything is perfect. Alles ist perfekt. So I don't worry about what's going on in any nation of this world. Deshalb mache ich mir keine Sorgen darüber, was in irgendeiner Nation dieser Welt passiert. That doesn't mean that I'm careless. Das heißt nicht, dass ich leichtsinnig bin. It means it does not affect me or influence me. Es bedeutet, dass es mich nicht beeinflusst oder beeinträchtigt. I was put into this earth, ich wurde auf diese Erde gesetzt, to bring the reality of my country, heaven, to every place on earth where I live. Um die Realität meines Landes, des Himmels, an jeden Ort zu bringen, an dem ich lebe. That's why I really don't care who is the president of Brazil. Deshalb kümmert es mich nicht, wer der Präsident von Brasilien ist. You know, the truth is, die Wahrheit ist, if the president destroys Brazil, wherever I go, there will be an abundance. Selbst wenn der Präsident Brasilien zerstört, wird überall, wo ich hingehe, Überfluss sein. I'm going to bring abundance from heaven to the misery in this nation. Denn ich bringe Überfluss vom Himmel in das Elend dieser Nation. Where there is darkness, the light will be greater. Wo Dunkelheit ist, wird das Licht größer sein. Government is not salt and light of the world. We are. Die Regierung ist nicht das Salz und das Licht der Welt. Das sind wir. So it doesn't matter what's happening in your natural country Brazil. What matters is, es spielt also keine Rolle, was in deinem natürlichen Land Brasilien passiert. Was eine Rolle spielt ist, do you live in heaven and bringing its reality on earth? Lebst du im Himmel und bringst du seine Realität auf die Erde? That's the question. Das ist die Frage. If the health system in Brazil collapses, are you going out on the street and hitting the sick? Wenn das Gesundheitssystem in Brasilien zusammenbricht, gehst du raus auf die Straße und heilst die Kranken? Stop being so worried about what's happening in your country. Hör auf, so besorgt über das zu sein, was in deinem Land passiert. Live in heaven while you walk on earth. Leb im Himmel, während du auf der Erde wandelst. And bring the reality of heaven to your place. Und bringe die Realität des Himmels an deinen Ort. Listen to me. Hör mir zu. I might offend you, and that's good. Vielleicht ärgere ich dich, und das ist gut. Whatever's happening in Brazil is not the fault of the government, it's the fault of almost 70 million evangelical Christians. Was immer in Brasilien passiert, ist nicht die Schuld der Regierung. Es ist die Schuld von den fast 70 Millionen evangelikalen Christen. They are responsible for whatever happens in this country. Sie sind verantwortlich für das, was immer in diesem Land passiert. 70 million people in this country call themselves Christians, evangelicals. 70 Millionen Menschen in diesem Land nennen sich Christen, evangelikale Christen. If every one of them, wenn jeder von ihnen, says every single day, jeden einzelnen Tag sagt, today I will love where I'm hated. Heute liebe ich, wo ich gehasst werde. Today I will share what I have. Heute teile ich, was ich habe. Today I will do good where people do bad to me. Heute werde ich Gutes tun, wo Menschen mir Böses antun. Today I love radically the way Jesus loved. Heute liebe ich radikal, so wie Jesus liebt. You really think the country would still be the same way it is? Denkst du wirklich, das Land wäre immer noch so, wie es ist? There's only one to blame if there is no light, and that's the light. Es ist nur einer verantwortlich, wenn es kein Licht gibt, und das ist das Licht. If the light doesn't shine, you cannot blame the darkness. Wenn das Licht nicht scheint, kannst du nicht die Dunkelheit beschuldigen. And that's what the Christians do. Und das machen die Christen. We keep blaming the darkness in Brasilia for the chaos in the country. People, if you don't let your light shine, what do you expect? Wir beschuldigen ständig die Dunkelheit in Brasilia für das Chaos im Land. Leute, wenn ihr euer Licht nicht scheinen lasst, was erwartet ihr? So I love my future in Brazil. Deshalb liebe ich meine Zukunft in Brasilien. I'm moving soon to one of the five poorest states in the nation to get this girl to change everything. Ich ziehe bald in einen der 5 ärmsten Staaten in der Nation zusammen mit diesem Mädchen, um alles zu verändern. Piauí, get ready, we are coming. Piauí, mach dich bereit, wir kommen. So, I hope that challenged you and really stirred you up. Ich hoffe, das hat dich herausgefordert und wirklich aufgefühlt. Guys, Leute, I will see you on Wednesday. Ich sehe euch am Mittwoch. Thank you for being here. Danke fürs Hiersein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.